Bom dia, bom dia, bom dia, good morning, good morning, good morning, bonjour, buenos dias. How are you people? Wie geht es euch, Leute? Hope you're doing well. Ich hoffe, es geht euch gut. I'm gonna share something today that quite messed with me this morning. Ich teile heute etwas mit euch, das mich sehr durcheinander gebracht hat heute Morgen. It messed with me so much. Es hat mich so durcheinander gebracht, dass ich nicht mehr einschlafen konnte, obwohl ich es wollte. Heute wollte ich. Wirklich. Als ich aufwachte, hatte ich diesen unglaublichen Gedanken in meinem Herzen. Lasst mich euch erinnern. Jene, die meinen Lehren vom Herzen kennen, sollten das wissen. Wenn du aufwachst, solltest du als erstes deine Gedanken und Emotionen aktiv wahrnehmen. Wenn du deine ersten Gedanken und Emotionen nicht magst, ändere sie. Kämpfe nicht. Denn das macht gar keinen Sinn. Du triffst einfach die Entscheidung, Gedanken zu denken, die damit übereinstimmen, was Gott sagt. Ich gebe dir ein simples, praktisches Beispiel. Wenn du in der Früh aufwachst und du bist überwältigt wegen der vielen Dinge, die du erledigen solltest, also du hast die Emotion, überwältigt zu werden und gestresst zu sein. Und deine Gedanken sind bei allem, was du heute zu erledigen hast. In diesem Moment musst du eine einfache Wahl treffen. Gehst du deinen Emotionen und Gedanken nach? Oder entscheidest du dich, dein Herz zu beruhigen, indem du sagst, ich kann alles machen, weil Jesus meine Stärke ist. Weil alle Werke schon vorbereitet waren vor der Grundlegung der Welt. Heute mache ich, was Gott schon lange für mich vorbereitet hat. Ich muss gar nicht mehr machen. Und dann meditierst du über die Wahrheit, das kommt aus der Bibel, Philipper 4. Dann ändert sich deine Gedanken und Emotionen. Aber wenn du mit einem Gedanken oder einer Emotion aufwachst, die du magst, das sollte ich so eigentlich gar nicht sagen. Weißt du warum? Denn es gibt Leute, die es mögen, depressiv zu sein. Weil sie Opfer sind. Weil sie Entschuldigungen haben. Und das Chaos in ihrem Herzen nicht anschauen müssen. Daher sollte ich es anders sagen. Nicht, wenn du mit Gedanken aufwachst, die du magst, sondern wenn du mit Gedanken und Emotionen aufwachst, die produktiv und biblisch sind. Was machst du dann? Don't, for heaven's sake, get out of bed and turn on your phone and start with your day. Don't do that. Steh um Himmels Willen nicht auf und fange den Tag mit dem Handy an. Tu es nicht. Tu es nicht. If you need to get up, then get up. Wenn du aufstehen musst, steh auf. If you can, stay in bed and just meditate on the thought and emotion that you had when you first woke up. Aber wenn du kannst, bleib einfach im Bett und meditiere einfach über die Gedanken, die du beim Aufwachen hattest. Today I lay in bed for actually long time. Ich bin heute lange im Bett geblieben. And I kept meditating on the thought I woke up. Und habe immer wieder über den Gedanken nachgedacht, mit dem ich aufgewacht bin. And the more I meditated, the more I realized, man, that's an amazing thought. Und je mehr ich darüber nachsann, desto mehr wurde mir bewusst, wie großartig der Gedanke war. Only when I got out of bed, which was actually quite. Und als ich schließlich wirklich spät aufstand, I sat in my chair and I began to look in the Bible and just continue to study. Setzte ich mich in meinen Sessel, schaute in der Bibel nach und dachte weiter über diesen Gedanken nach. So, would you like to know the thought I woke up with, Daniel? Daniel, würdest du gerne meinen Gedanken wissen, mit dem ich aufgewacht bin? Okay. I'll tell you. Here's what I'm about. Damit bin ich aufgewacht. If we would focus more on being instead of doing, our doing would match our being. Wenn wir uns mehr auf das Sein fokussieren würden und nicht auf das Tun, dann würde das, was wir tun, mehr unserem Sein entsprechen. Und dann wären wir keine Heuchler. So think about this. Denk einmal darüber nach. It's so sad. Es ist so traurig. Aber in unserem ganzen Christenleben wurden wir grundsätzlich ständig dazu angehalten, etwas zu tun. Wenn du ein guter Christ bist, musst du Gott von ganzem Herzen lieben. Als guter Christ musst du Frucht bringen. Ein guter Christ führt andere zu Christus. Ein guter Christ gibt 10%. Sofort nach dem Tag unserer Errettung. Liegt der Fokus immer darauf, was ein guter Christ macht. Now, is it wrong or right? Ist es jetzt falsch oder richtig? It's terribly wrong. Es ist schrecklich falsch. I mean, it's very, very wrong. Ich meine, es ist vollkommen falsch. In reality, sorry. Aber warum nicht? Lass mich fortfahren. In reality, it's not so much different from the people here in Brazil that call themselves Spiritists. In Wirklichkeit ist kein großer Unterschied zu den Leuten, die sich hier in Brasilien Spiritisten nennen. The only difference is that we actually believe that Jesus takes us to heaven. But apart from that, there's not so much difference. Der einzige Unterschied ist, dass wir tatsächlich glauben, dass Jesus uns in den Himmel bringt. Aber davon abgesehen gibt es keinen großen Unterschied. I mean, the good Spiritists. Denn der Fokus der guten Spiritisten in Brasilien is on doing, doing, doing, doing. Liegt auf tun, tun, tun, tun. So we criticize them. Wir kritisieren sie deswegen. So look at what most Christians, how most Christians have been raised. Schau doch mal, wie die meisten Christen erzogen wurden. A good Christian is known by what he does. Einen guten Christen erkennt man daran, was er tat. So now we put all of our focus on the 20 million things we have to do every day. Yeah? Daher fokussieren wir uns auf die 20 Millionen Dinge, die wir jeden Tag tun müssen. To do good works and to do good things is wonderful. Also gute Dinge zu tun ist wunderbar. For sure. Natürlich. But why we do them is a huge question in our lives. Doch aus welchem Grund wir sie tun, ist die große Frage in unserem Leben. If our focus is on the doing, we relate to God through what we do. So, wenn unser Fokus auf dem Tun liegt, treten wir auf dieser Basis mit Gott in Beziehung. So what happens? Was passiert dann? We become exactly like those people that Jesus called Pharisees. Wir werden exakt so wie die Leute, die Jesus Pharisäer nannte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir in den Himmel kommen. Wirklich der einzige Unterschied. In Lukas 11 verwendet Jesus sehr schockierende Worte gegenüber den Pharisäern. Doch bevor ich auf einige dieser Worte näher eingehe, muss ich diesen Gedanken noch weiterentwickeln. Also lass uns nochmal den Satz vom Anfang wiederholen. Wenn wir uns mehr auf das Sein fokussieren würden als auf das Tun, dann würde das, was wir tun, mehr unserem Sein entsprechen. Das nennt man ein authentisches Christenleben. Doch weil unser Fokus nicht auf dem Sein liegt, sondern auf dem Tun, werden wir zu Pharisäern. And then we boast with all the incredible things we've done. Dann prahlen wir mit all unseren fantastischen Taten. And we set a standard. Unless you do what I do, you're not a really first-class Christian as I. Und dann stellen wir einen Maßstab auf, dass andere dasselbe tun müssen, wenn sie ein guter Christ sein wollen. So now suddenly the standard is not anymore being, the standard is doing. Plötzlich ist der Maßstab nicht mehr sein, sondern tun. Und das ist wirklich gefährlich. Because we judge other people. Denn wir richten andere Menschen. Und zwar nicht nach dem, was sie sind und wer sie sind. Wir richten sie nach ihrem Tun. And the moment we judge them according to what they do, we actually And this is the dangerous thing. Und in dem Moment, in dem wir sie anhand ihrer Taten richten, geben wir ihnen, und das ist das Gefährliche, wir geben ihnen eine Identität, die unmittelbar mit ihren Werken verknüpft ist. So the good, obedient girl of daddy is a good girl. Also das gehorsame Mädchen des Vaters ist ein nettes Mädchen. She's good because she obeys. Sie ist nett, da sie gehorsam ist. But if she doesn't obey, she's not a good girl anymore. Wenn sie jedoch nicht mehr gehorcht, ist sie kein nettes Mädchen mehr. So the identity is directly connected to her works. Ihre Identität steht also in direkter Verbindung mit dem, was sie tut. And this is how we Christians, most Christians have actually lived. Und so leben die meisten Christen. So what would happen if our focus would be on being and not on doing? Was würde passieren, wenn unser Fokus auf dem Sein läge und nicht auf dem Tun? Don't hear what I'm not saying. Hört nicht, was ich nicht sage. I'm not saying that we will not be doing. Ich sage nicht, dass wir nichts tun sollen. Let me say again. Ich sage es noch einmal. If our focus would be on being, our doing would match our being. Wenn unser Fokus auf dem Sein wäre und nicht auf dem Tun, würde das, was wir tun, unserem Sein entsprechen. Then you would act according to who you know that you are. Dann würden wir wissen, wer wir sind und danach handeln. But now instead of acting according to who we are, we act in order to become. Doch stattdessen handeln wir, um jemand zu werden. Erkennt ihr den Unterschied? So I give 10% and then I give a little extra offering so that I become a generous person. That's ridiculous. Also ich gebe die 10% und dann gebe ich noch etwas mehr und so werde ich ein sehr großzügiger Mensch. Das ist lächerlich. I try to become through doing. Ich versuche durch mein Tun jemand zu werden. Now I go and do good work so that everybody can see. Hey, I'm a really good Christian that cares for the poor. Ich tue etwas, damit jeder sieht, dass ich ein guter Christ bin, denn er kümmert sich um die Armen. So what happens when you have a day where you just can't do? Aber was passiert, wenn du das eines Tages nicht tun kannst? Because I don't consegue fazer. For whatever reason. Aus welchem Grund auch immer. A bed full of guilt, shame and condemnation. Dann gehst du ins Bett voller Verdammnis und mit Schuldgefühl. Because we believe today God is very, very upset with us because we didn't do. Denn du denkst, dass Gott verärgert über dich ist, weil du es nicht getan hast. So now suddenly our relationship with God is very messed up. Aus diesem Grund ist unsere Beziehung zu Gott ein einziges Chaos. Our relationship with each other is really complicated. Und auch die zwischenmenschliche Beziehung ist sehr kompliziert. Because hey, you didn't do today. Weil du ja heute noch nichts gemacht hast. Hey. You know, good Christians don't do like this. No. Gute Christen tun sowas nicht. Nein. So there is no more freedom in our relationship here on earth. Nun haben wir keine Freiheit in den Beziehungen hier auf der Erde. Neither is the freedom in our relationship with God. Noch haben wir Freiheit in der Beziehung zu Gott. So at the end, our hearts get so heavy. Und am Ende werden unsere Herzen so schwer. This is one of the reasons why so many Christians walk away from the Christian faith. Das ist einer der Gründe, warum sich so viele Christen vom christlichen Glauben abwenden. Because religion has worn them out. Weil die Religion sie ausgelaugt hat. They've carried a burden the whole Christian life, which they just can't carry anymore. They just break down. Sie trugen die Last ihr ganzes Christenleben und jetzt können sie das nicht mehr. Sie brechen zusammen. So what will happen if we say from this day on? Doch was würde passieren, wenn wir von heute an? I'm going to put all of my focus on me. Unseren ganzen Fokus auf das Sein legen würden. Look, schau. A good Christian has to love the Lord his God with all his heart, with all his mind, with all his strength. Ein guter Christ muss Gott mit seinem ganzen Herzen lieben und mit all seinen Gedanken und mit all seiner Kraft. Is this true? Ist das wahr? Naja, so ungefähr. I mean, yes, Jesus said it. Ja, es ist wahr, Jesus sagt es. It's not true the way we apply. Aber nicht so, wie wir es anwenden. What would happen if our focus would be like this? Was wäre, wenn unser Fokus folgender wäre? Anstatt etwas zu tun, ich muss Gott und alle um mich lieben. I would focus on I am. Fokussiere ich mich darauf, ich bin. I am. You're so his favorite child. Ich bin sein geliebtes Lieblingskind. So my focus today is not, oh my God, I have to love everybody. Mein Fokus ist heute also nicht, oh, ich muss alle lieben. My focus is, I am his favorite child. Mein Fokus ist, ich bin sein Lieblingskind. I am the beloved of my incredible father in heaven. Ich bin der Geliebte meines fantastischen Vaters im Himmel. I spend first half an hour focusing on this, You can't help loving other people. Wenn du die erste halbe Stunde am Tag damit verbringst, kannst du gar nicht mehr anders, als andere Menschen zu lieben. Du kannst nicht anders. You know why? Weißt du warum? Because you have convinced your heart of who you are. Weil du dein Herz davon überzeugt hast, wer du bist. Now you would act according to your being. Jetzt handelst du gemäß deines Seins. That means you would naturally love people. Das heißt, du liebst Menschen einfach. It means that religious hard work is over. Und die harte religiöse Arbeit ist vorbei. It means your relationship with God is not based on what you've done, but who you are. Das bedeutet, deine Beziehung mit Gott ist nicht davon abhängig, was du getan hast, sondern davon, wer du bist. Und was Jesus durch den neuen Bund getan hat. And now you love unconditionally because you know who you are. Jetzt liebst du bedingungslos, weil du weißt, wer du bist. And now when people reject you and don't agree with you and don't like you. Und wenn jetzt Leute nicht mit dir übereinstimmen, dich ablehnen und dich nicht mögen. You neither need to defend you, nor do you have to any to try to fix it. Musst du dich nicht verteidigen, noch es bereinigen. Because of who you are. Weil du weißt, wer du bist. You know, if I know that I'm the beloved child of my father, it's no different than when Fanny likes me if he doesn't. Wenn ich weiß, dass ich das Lieblingskind meines geliebten Vaters bin, macht es keinen Unterschied, ob Daniel mich mag oder nicht. You need to love him unconditionally. Ich werde ihn weiter bedingungslos lieben. Doch wenn mein Fokus auf Tun ist, denke ich, ich muss ihn lieben, ich muss ihn lieben. The moment Daniel doesn't like me, I can't love him anymore. In dem Moment, in dem er mich nicht mehr mag, kann ich ihn nicht mehr lieben. I go into an identity crisis. Und ich komme in eine Identitätskrise. So I've been thinking the whole morning, what would happen if every Christian would just put all of their focus. Ich habe den ganzen Morgen darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn wir Christen den Fokus darauf legen, wer wir sind. Wir würden auf ganz natürliche Weise wie total außergewöhnliche Menschen handeln. Denk mit mir. If you would really convince your heart that you are blessed with every single blessing in the heavenly place in Christ Jesus. Wenn du dein Herz überzeugen würdest, dass du in Christus Jesus mit jedem Segen in der Himmelswelt gesegnet bist, you are the most blessed person that walks this earth. Und dass du die gesegnetste Person auf dieser Erde bist, you would act just like that. Und dann würdest du entsprechend handeln. You're not afraid of challenges. Du hast keine Angst vor Herausforderungen. You're not afraid of difficult times. Du hättest auch keine Angst vor schwierigen Zeiten. You know deep in your heart that everything you do today is going to be successful. Weil du tief in deinem Herzen wüsstest, alles, was du heute tust, wird erfolgreich sein. Tudo que você fizer nesse dia será bem sucedido. And you also know, you're also going to act naturally generous. Und dann wirst du auf ganz natürliche Weise großzügig sein. If I have absolutely everything, wenn du absolut alles hast, every blessing, jeden Segen, dann könntest du so viel geben, wie du willst, und du hättest noch immer alles. Denn alles bleibt alles, egal wie viel du weggibst. Siehst du, was ich versuche zu sagen? Everything has been given to me in Christ, and this is who I am. His Son. Totally blessed. Wenn wir alles in Christus gegeben wurde und das meine Identität ist, ich bin sein vollkommen gesegneter Sohn, dann würde ich auch so handeln. Aber wir versuchen aus etwas zu handeln, dass wir noch nicht einmal richtig glauben, wer wir sind. Hey, Christen müssen großzügig sein. Stimmt das? Sicher stimmt das. Es ist besser zu geben als zu empfangen. If you don't first focus on what you are, a totally blessed person. How are you gonna act like a blessed person? Wenn du dich jedoch nicht zuerst darauf ausrichtest, wer du bist, nämlich eine komplett gesegnete Person, wie kannst du dann danach handeln? It's a constant struggle. Es ist ein ständiger Kampf. Look at this one. Schau. I am crucified with Jesus Christ. That's what I actually am. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das bin ich tatsächlich. So what does it mean? Aber was heißt das? I've died to this world. Ich bin dieser Welt gestorben. I've died to the law. Ich bin dem Gesetz gestorben. And I've died to sin. Und ich bin der Sünde gestorben. What would actually happen if I would believe that I am dead? Also was würde passieren, wenn ich wirklich glauben würde, dass ich tot bin? Denk darüber nach. Paulus sagte zu den Römern in Kapitel 6, du musst dich selbst der Sünde gestorben sehen, denn das bist du. So what do we do? Doch was machen wir? We always try to act like Christians who can do, must not sin. Wir versuchen so zu handeln, als wären wir Christen, die nicht sündigen dürfen. Sin in a way that, that's not, it better be not God, yeah? Und dann richten wir Sünde auf die Art, die, darauf will ich gar nicht eingehen. You know, the good sins and the bad sins. Ihr wisst schon, die guten und die schlechten Sünden. The acceptable sins and the not acceptable sins. Die akzeptable, die nicht akzeptablen Sünden. No, and then we judge everybody, yeah? Und dann richten wir alle anderen auch noch. Doch was wäre, wenn unser Fokus nicht darauf läge, dass Christen nicht sündigen dürfen? But if we focus, I'm dead to sin. Sondern dass ich der Sünde gestorben bin. So mort for pecat. And I'm alive to God. So und ich nun lebendig für Gott bin. Focus is, I am crucified with Christ and I'm resurrected with him. So, wenn mein Fokus darauf gerichtet ist, dass ich mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden bin, that battle against sin is over. Dann ist der Kampf gegen Sünde vorbei. Because you would literally act according to what you know now in your heart that you are. Denn du wirst jetzt einfach gemäß dem handeln, was dein Herz weiß, nämlich wer du bist. Und wenn dann wie bei allen anderen auch die Versuchung der Sünde in dein Leben kommt, dann musst du nicht mehr der Sünder sein, der durch Gnade gerettet wurde und der gegen diese schreckliche Versuchung der Sünde ankämpft. Du schaust die Versuchung nur lachend an und sagst, tot, tut mir leid, ich bin tot, ich werde das nicht tun, denn ich bin tot. Ich lebe in Christus. Du lebst in mir. Wenn du mehr darauf schaust, dass du tot bist, anstatt die Sünde zu bekämpfen, dann würdest du wissen, wer du bist und entsprechend handeln. So apply this to every single area that you need a victory. Das kannst du in jedem Bereich deines Lebens anwenden, in dem du einen Sieg brauchst. Du kannst an alles denken. Ask yourself this question. Frag dich diese Frage einmal. Is my focus on doing or is my focus on being? Liegt mein Fokus auf dem Tun oder auf dem Sein? Listen. Hör zu. I'm the guy who probably does more than most people watching us here. Ich bin der Mensch, der wahrscheinlich am meisten von allen tut, die gerade zuschauen. But I don't do it because my focus isn't doing it. I do it naturally because of who I am. Doch ich mache das nicht, weil mein Fokus darauf liegt. Ich mache es einfach ganz natürlich wegen dem, wer ich bin. My focus is not going to get up in the morning. Oh my goodness, today I have to record this. I have to do this. I have to do this. My goodness, and I have 5 more meetings. Wenn ich morgens aufstehe, denke ich nicht sofort, oh meine Güte, ich muss das aufnehmen, ich muss dies und das tun, oh, ich habe noch 5 Besprechungen. I know the things I have to do every day. Ich kenne die Dinge, die ich jeden Tag tun muss. Yes. But my focus is on who I am. Aber mein Fokus liegt auf meinem Sein. Because of who I am, I'll do everything that my nature has to do. Aus meiner Identität heraus mache ich alles, was ich als Person tun sollte. I'm just acting according to who I am. Einfach, weil es meine Natur ist. So, you know, and this thought that if we would focus on who we are, we would act according to it. Und wenn wir darauf schauen, wer wir sind, werden wir auch dementsprechend handeln. And we stop being Pharisees. Und wir werden aufhören, Pharisäer zu sein. Christian that other people like to be around. Und wir werden authentische Christen, mit denen andere gerne zusammen sind. Wir haben so viele EPS-Studenten hier, das ist sehr emotional. Genesia ist hier. Hallo Magda, hallo Sina, alle unsere wunderbaren Absolventen der EPS. Everybody, please. Also bitte, remember. Erinnert euch alle. Wenn euer Fokus auf dem Tun liegt, werdet ihr zu Pharisäern. Wenn es auf eurem Sein liegt, werdet ihr natürlich handeln. Think about this. Denk einmal darüber nach. Die Segnungen von Abraham wurden alle in uns hineingelegt. Warum? Because who we are. Wegen dem, wer wir sind. Nicht wegen dem, was wir tun. Because we are in Christ. Now all these blessings belong to us. Weil wir in Christus sind, gehören uns all diese Segnungen. Wir müssen aufhören, auf das zu schauen, was uns gehört. Und wir müssen anfangen, auf das zu schauen, wer wir sind. Schau. I'm a joint heir with Jesus Christ. That's what I am. Ich bin Miterbe mit Christus, Jesus. Das bin ich. Almost every day people send me this question. Fast jeden Tag senden mir Leute folgende Frage. Reinhard, I've done everything to have financial financial breakthrough, right? Reinhard, ich habe alles gemacht, um einen finanziellen Durchbruch zu haben. Also, aber ich erreiche ihn einfach nicht. Teach me how to prosper. Lehre mich, wie ich wohlhabend sein kann. And they do one course after another course and they pay a lot of money to get more money and all day and they lose more money. Und sie machen einen Kurs nach dem anderen und bezahlen viel Geld dafür, um mehr Geld zu bekommen, aber am Ende verlieren sie mehr Geld. Das Geld, das du ausgibst, um Geld zu bekommen, ist das Geld, das du verlierst. Und du hast immer noch kein Geld. Ich kann dich nicht lehren, wie man richtig betet, um wohlhabend zu werden. Denn dein Wohlstand hat nichts damit zu tun, dass du Gott davon überzeugst, dich wohlhabend zu machen. Es hat damit zu tun, dass du dich darauf ausrichtest, wer du bist. Wenn ich der Miterbe von Jesus Christus bin und Jesus alles gehört, dann gehört mir ebenfalls alles. Das heißt, ich kann immer großzügig sein, wenn ich will. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Der Erbe von allem kann immer großzügig sein und hat trotzdem niemals Mangel. Welch eine wunderbare Weise zu leben. Aber wir versuchen uns darauf zu fokussieren, dass wir wohlhabend werden, anstatt darauf, wer wir sind. Je mehr wir uns auf das konzentrieren, was wir haben wollen und was wir dafür tun müssen, desto stressiger wird unser Leben. Aber wenn ich den Fokus darauf lege, dass ich in Jesus Christus bin und sein Miterbe bin, dann gehört mir alles. Ich werde auch so handeln. Ich lebe in einem wirklich schönen Haus und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich bin auch sehr, mehr als bereit, in eines unserer Waisenhäuser zu ziehen. Doch ich muss Gott gehorchen und mein Haus mehr genießen. Das ist momentan eines meiner Ziele. Ich genieße das Haus, um es dafür zu nutzen, Jesus zu dienen, aber nicht nur für mich. Aber ich werde es trotzdem tun, bevor ich hier wieder ausziehe und vielleicht in eines unserer Waisenhäuser ziehe. Ich ziehe nicht in das Haus, Waisenhaus, aber auf das Grundstück. Ich mag es aufzustehen, wenn die anderen schlafen. Weil ich das von Jesus gelernt habe. Markus 1, 35, 36. Ich gehe dann oft runter ins Wohnzimmer. Wenn es nicht zu heiß ist, öffne ich die Balkontüre. Wir sind an einem sehr hohen Platz. Deshalb haben wir einen fantastischen Ausblick. Besonders nachts, wenn es dunkel ist. Du kannst all die anderen Häuser sehen, du kannst die ganzen Lichter sehen, die Stadt, die umliegenden Orte, all die hohen Gebäude. Ich stehe da und schaue auf all die Gebäude, all den Wohlstand, den Reichtum um mich herum und ich sage, das gehört alles mir, das gehört mir. Das mache ich wirklich. If Jesus is there of everything and I'm the joint heir, that means everything is mine. So if I want to, this is all mine. Ich sage, wenn Jesus der Erbe von allem ist und ich der Miterbe bin, dann ist das alles meins, wenn ich will. Eu sou dono de tudo isso aqui também. So I keep saying I own everything, but I'm satisfied. I don't need anything. Ich sage weiter, ich habe alles, aber ich bin zufrieden. Ich brauche nichts. Eu tenho tudo, eu sou satisfeito, portanto eu não preciso nada. If we would really believe who we are, wenn wir wirklich glauben, wer wir sind, somos, we would act just according to it. Dann handeln wir einfach entsprechend. So look what practical application this has. Schau, wie praktisch wir das anwenden können. If I feel in my heart that I need to be generous towards a certain person or a certain whatever project or whatever. Wenn ich in meinem Herzen spüre, dass ich großzügig gegenüber einer bestimmten Person oder einem Projekt sein soll, muss ich nicht versuchen, irgendwie Glauben zu aktivieren, um das zu tun. Das muss ich nicht. Ich kann alles weggeben, was ich habe, und ich werde nicht arm. Because I know who I am. Denn ich weiß, wer ich bin. And if I feel in my heart I want to give more than I actually have in my bank account, The moment I go and get it, it's there on the bank account because I have everything. Und wenn ich in meinem Herzen empfinde, dass ich mehr geben soll, als ich auf meinem Bankkonto habe, dann ist es in dem Moment, in dem ich es hole, tatsächlich auf dem Konto, weil ich alles habe. Ich habe oft entschieden, mehr zu geben, als ich tatsächlich hatte. Und in dem Moment, als ich es nahm, um es zu geben, war es da. Reinhard, jetzt gehst du ein bisschen zu weit. No, I'm not going far enough. Nein, ich gehe gar nicht weit genug. Look, schau. Jesus had 5 bread and 2 fish. Jesus hatte 5 Brot und 2 Fische. How much did he give away? Wie viel hat er weggegeben? You tell me. Sag es mir. He gave away hundreds and hundreds and hundreds of fish and hundreds of pieces of bread, but he only had 2 fish. Er gab Hunderte und Aberhunderte Fische und Hunderte Brote weg, aber er hatte nur 5 Brot und 2 Fische. Er gab mehr, als er tatsächlich hatte. Denk mal. Wir denken und glauben, dass wir nur geben können, was wir haben. Aber wenn wir daran glauben, wer wir sind, können wir alles geben. Was für eine Vorstellung. 2 Fische, 5 Brote. Ich möchte viel mehr geben. Danke. Ich werde viel mehr geben. Und er gab viel mehr. Wenn wir nur all unseren Fokus darauf legen könnten, wer wir sind. Gekreuzigt mit Christus. Die geliebten Kinder unseres Vaters. Wir sind die Erben von allem. Wir sind mehr als Überwinder. Wenn wir in unserem Herzen wirklich ergreifen und glauben, wer wir sind und was wir sind, dann wird es für uns ganz normal sein, so zu handeln. So we need to stop putting all of our focus on doing one more thing. Wir müssen aufhören, unseren ganzen Fokus auf tun zu legen. Noch eine Sache tun. Ich habe nie gesagt, dass wir aufhören sollen, etwas zu tun. Wir müssen aufhören zu tun. Im Hintergrund bellt ein Hund, das gehört zu meinem Leben. Deshalb musst du auch meinen Hund hören. Das ist mein Leben. In meinem Leben gibt es einen Hund, eine Katze, viele Menschen, die mit uns im selben Haus leben. Und meine Frau, die gerade Zeit mit Jesus verbringt. Und sie hat gerade die Tür geöffnet, um den Hund reinzulassen. Das ist unser Leben. Also schau. Wenn wir wirklich unseren ganzen Fokus darauf legen, wer wir sind in Jesus Christus, nicht in uns selbst, in Jesus, dann würden wir wie Jesus handeln. Was würde passieren, wenn ich in meinem Herzen hundertprozentig glaube, dass ich genauso wie Jesus bin? Die Bibel sagt das. Sie sagt, so wie Jesus ist, sind auch wir genau jetzt hier in dieser Welt. Was wäre, wenn ich das glauben würde? Genauso natürlich, wie der Hund gerade vor der Tür gebellt hat, weil er ein Hund ist, dann würde ich genauso natürlich wie Jesus handeln. Niemand müsste dir das mehr sagen. It's interesting when you read the epistles, Paul's focus was always on teaching people who they are. Only then he taught them what to do. Es ist interessant, wenn du die Briefe liest, siehst du, dass Paulus den Leuten immer beibringen wollte, wer sie sind. Erst danach sagt er ihnen, was sie tun sollten. Lest all die Briefe. To the Corinthians who were acting really, really bad. Den Korinthern, die wirklich übel handelten, lehrte er zuerst, dass sie Heilige sind. Dann erst sagte er, hey Leute, wenn ihr Heilige seid, handelt doch danach. Er hat nicht gesagt, hey Leute, verhaltet euch besser. Christen sollten anders handeln. Er hat immer zuerst herausgearbeitet, wer sie wirklich sind. Ihr seid gekreuzigt mit Jesus. Ihr seid eurer sündhaften Natur gestorben. Bitte erkennt das doch. Und dann sagte er, und da ihr tot seid, braucht ihr natürlich nicht mehr sündigen. Wir müssen an diesen Punkt kommen. an dem wir mit allem aufhören, Pharisäer zu sein. Und wir tun das, indem wir an jedem einzelnen Tag unseren Fokus darauf legen, wer wir sind und was wir sind. Wenn du zu Lukas 11 gehst, das ist die Bibelstelle, die ich heute Morgen gelesen habe. Ich dachte, Jesus, du bist ziemlich hart zu diesen Leuten. Schau Vers 37 in der Passion an. Nachdem Jesus diese Dinge gesagt hatte, bat ein Pharisäer ihn, zu ihm zum Essen zu kommen. Der religiöse Leiter lud ihn zum Essen ein und das war nett von ihm. Als sich jeder zum Tisch setzte, bemerkte der religiöse Leiter, dass Jesus das Reinigungsritual nicht durchgeführt hatte, bevor er zu essen begann. Er war schockiert. Schau. Jesus war ein Jude. Er wurde im Gesetz erzogen. Jesus wusste genau, dass dies den Pharisäern beleidigen würde. Er wusste das. In dem Moment, als der Pharisäer geschockt war, sagte Jesus nichts. Es tut mir echt so leid, dass ich dich beleidigt habe. Ich kenne die Zukunft. Und ich weiß, dass Paulus schreiben wird, wir sollen keinen Alkohol trinken, damit wir niemanden schockieren. Tut mir leid, ich habe dich schockiert. Bitte vergib mir. Ich weiß, Paulus wird schreiben, dass wir keinen Bruder entrüsten sollen. Und ich habe dich entrüstet. Bitte, es tut mir wirklich leid. Jesus hat sich nie entschuldigt, wenn er religiöse Leute vor den Kopf gestoßen hat. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Denn er wusste, dass religiöse Leute andere daran hindern, in das Königreich Gottes zu kommen. So, when the guy was shocked, look what Jesus said. He did respond, but look what he said. Der Mann war also schockiert. Schau, was Jesus sagte. Er antwortete ihm aber nicht so. Er sagte Folgendes. Ihr Pharisäer seid wie jene, die nur das Äußere eines Bechers oder einer Tasse reinigen, aber das Innere lassen sie schmutzig. Ihr seid dumm, wenn ihr die Gier und die Bosheit in euch ignoriert. Sollte derjenige, der das Äußere reinigt, nicht auch das Innere reinigen? Wenn du dein Herz von Neid und Gier befreist, Mitleid und echte Großzügigkeit gegenüber den Armen zeigst, dann wirst du nicht nur reine Hände haben, du wirst auch innerlich rein sein. Und in den restlichen Versen konfrontiert er sie immer und immer wieder. Er bezeichnet sie als Heuchler. Er nennt sie Heuchler, weil ihr Fokus auf dem lag und auf dem Tun lag und nicht auf dem Sein. Interior, doing is exterior. Sein ist innerlich, tun ist äußerlich. Und Jesus sagte, ihr seht äußerlich wirklich cool aus. Aber innen seht ihr nicht gut aus. Ich möchte, dass ihr euch auf euer Herz konzentriert. Wenn ihr innen rein seid, werdet ihr äußerlich ganz natürlich rein sein. That's what Jesus is telling these people. Fix your heart. Genau das sagte Jesus diesen Leuten. Bringt euer Herz in Ordnung. So I want to tell you today, please people, focus in your heart who you are in Jesus Christ. Deshalb, Leute, sage ich euch heute, bitte, Schaut auf euer Herz und darauf, wer ihr in Jesus Christus seid. Und wenn du mir zuschaust und nicht sicher bist, dass du in Jesus Christus bist, wenn du nie eine bewusste Entscheidung getroffen hast, to believe in everything that Jesus did for you through his life, death, burial and resurrection and ascension, dass du an alles glaubst, was Jesus für dich getan hat, durch sein Leben, seinen Tod, seine Grablegung und Auferstehung und durch seine Himmelfahrt, then the moment has come right now for you to do it. Dann ist jetzt der Moment gekommen, das zu tun. How do I do this? Wie mache ich das? Okay, Reinhard, pray and I will repeat it. Okay, Reinhard, bete, ich werde dir nachsprechen. Nein. You don't get saved by repeating your prayer. Du wirst nicht gerettet, indem du Gebet nachsprichst. It's so simple. Es ist so einfach. You're a sinner, and outside of Christ, you have very little hope. Du bist ein Sünder und außerhalb von Christus hast du sehr wenig Hoffnung. The best hope you have is to work hard, to become a good person, and then you live a kind way. Die beste Hoffnung, die du hast, ist, hart zu arbeiten und ein guter Mensch zu werden. Dann kannst du ein halbwegs gutes Leben auf dieser Erde führen, aber nach dem Leben auf der Erde ist es vorbei. Du kannst dich selbst nicht retten. Jesus Christus starb am Kreuz, damit du dich nicht selbst retten musst. Er stand von den Toten auf. Er bezahlte den Preis für jede Sünde, die du schon begangen hast und noch begehen wirst. Er trat vor dem Vater im Himmel mit seinem eigenen Blut. Und er sagte, dass jeder, der glaubt, dass ich für all den Mess bezahlt habe, into me. Und er sagte, jeder, der glaubt, dass ich für all ihren Dreck bezahlt habe, wird in mich hineinkommen. Ich bin die einzige Hoffnung. Du musst zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin noch gar nicht in Christus. Vielleicht habe ich eine Religion. Vielleicht gehe ich in irgendeine Kirche. Aber ich habe nicht diese Sicherheit, dass ich in Christus bin und dass Christus in mir ist. Please accept me. Gott, bitte nimm mich an. I believe that Jesus paid for me to be accepted before you, and that's all it needs. Ich glaube, dass Jesus für mich bezahlt hat, damit ich vor dir angenommen bin, und das ist alles, was notwendig ist. I'm the Lord, the one I follow, the one I trust, and the one I live by. Ich möchte, dass Jesus mein Herr wird, dem ich vertraue, dem ich folge und aus dem ich leben werde. So if you with a sincere heart, wenn du mit aufrichtigem Herzen sagst, say, God, I need to be accepted by you, but I can't be accepted unless I trust that Jesus did the work for me. Gott, ich muss von dir angenommen werden, aber ich kann nicht angenommen werden, wenn ich nicht vertraue, dass Jesus das Werk für mich getan hat. God, I believe that. Gott, ich glaube das. I believe that Jesus did everything. It's enough, it's enough, it's enough. Ich glaube, dass Jesus alles getan hat. Es ist genug, genug, genug. In dem Moment, in dem du das glaubst und es deklarierst, kommt Jesus in dich und du kommst in Jesus. And you will have peace with God. Und du wirst Frieden mit Gott haben. So, maybe there are people watching you who've never actually done this, don't even have the insurance. Go ahead and do it right now. Vielleicht schauen Leute zu, die das noch nie gemacht haben oder keine Sicherheit darüber haben. Dann tu es jetzt. You will be accepted by God the instant you put your faith in Jesus Christ. Du wirst in dem Augenblick von Gott angenommen, indem du deinen Glauben in Jesus Christus setzt. Und er wollte das für dich. Wenn du also deinen Fokus darauf legst, wer du in Jesus bist, nicht in dir selbst, dann geh nicht herum und deklariere, ich bin stark, ich kann alles tun. Bitte tu das nicht. Du wirst auf die Nase fallen und feststellen, dass du nicht stark bist. Du musst deinen Fokus darauf legen, dass du in Jesus bist und er deine Stärke ist. You have to put your focus on you can do everything because you are in Jesus and Jesus can do everything. Du musst deinen Fokus darauf legen, dass du alles tun kannst, weil du in Jesus bist und Jesus kann alles tun. So the more you put your focus on who you are, the more natural Christian life will become. Je mehr du deinen Fokus darauf legst, wer du bist, desto natürlicher wird dein christliches Leben werden. You will love. Desto natürlicher wirst du lieben. Umso natürlicher wirst du im Glauben leben und nicht im Stress. Desto natürlicher wirst du im Sieg und nicht in der Niederlage leben. Und dein Leben wird ein ansteckendes Leben werden. Man, you have such an incredible life. Die Leute um dich werden sagen, Mensch, du hast so ein wunderbares Leben. And you will say, yeah, because I know who I am. Und du wirst antworten, ja klar, ich weiß ja, wer ich bin. Well, I'm accepted. Ich bin geliebt, angenommen. I'm blessed. Ich bin gesegnet. I'm a son of the living God. Ich bin ein Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christ. Ein Miterbe mit Jesus Christus. All of everything. Der Besitzer von allem. Ich bin der, dem alles gegeben wurde. Ich bin ein König, ich bin ein Priester. Deshalb handle ich so. Oh, wenn die Christen nur lernen würden, den Fokus darauf zu legen, wer und was sie sind. Dann würden sie auch so handeln, wer sie sind. Maybe stop to trying to act without really knowing in our hearts who we are. Mögen wir aufhören zu versuchen, so zu handeln, wer wir sind, ohne wirklich in unserem Herzen zu wissen, wer wir sind. It's just like the Pharisees. Genauso war es bei den Pharisäern. Look what I've done. Schau, was ich getan habe. Schau, was ich überwunden habe. Leute. Yes. Ja. If we focus on who we are all day long, we can tell of incredible things. That actually happened through our lives. Wenn wir darauf schauen, wer wir sind, können wir den ganzen Tag lang von unglaublichen Dingen erzählen, die in unserem Leben passieren. Will be this incredible sense of pride of what Jesus is and humility and how he can be this in us. Und wir werden diesen unwahrscheinlichen Stolz auf Jesus empfinden und gleichzeitig demütig erkennen, wie er in uns wirkt. Jesus, what does this mean? You look at yourself every day and think, man. What a productive day. Ihr werdet euch anschauen und denken, wow, was für ein produktiver Tag. Gestern habe ich zu Daniel gesagt, wow, wir hatten einen sehr produktiven Tag. And we did. Und so war es auch. Yesterday, my day was very, very productive. Gestern war mein Tag sehr produktiv. You know why? Weißt du warum? Because I know who I am. Weil ich weiß, wer ich bin. My focus was on who I am in the morning. Mein Fokus war schon morgens darauf gerichtet, wer ich bin. You know, I was in bed early in the morning yesterday and said, oh my goodness, I have to do this. Okay, let's do. Ich bin nicht aus dem Bett gestiegen und habe gedacht, oh du meine Güte, ich muss das tun. Okay, fangen wir an. Ich hatte einen Plan, ich wusste, was ich tun musste. Aber als ich morgens aufstand, war es mir egal, was ich tun musste. Ich dachte nicht darüber nach, was ich tun musste. Das lasse ich noch nicht einmal in meinem Herzen zu. Mein Herz war ausgerichtet darauf, wer ich bin. Und weil mein Herz darauf ausgerichtet war, wer ich bin, war es nicht schwer, all das zu tun. So my productive day yesterday. Mein produktiver Tag gestern. It came out of knowing who I am. Entstand aus dem Wissen, wer ich bin. So I will keep preaching until there is no breath in my lungs. Und ich werde das lehren, bis ich keinen Atem mehr in meiner Lunge habe. It's Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus and Jesus again. Es ist Jesus, Jesus, Jesus und noch einmal Jesus. In ihm sind wir gesegnet, perfekt, gerecht. In ihm sind wir geliebt. In ihm sind wir der Sünde gestorben. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Am Sonntag haben wir mehr als 40 Leute getauft. Als sie aus dem Wasser kamen, schaute ich ihnen in die Augen. Und ich sagte zu ihnen, hör zu. Während ich ihnen in die Augen schaute, folge niemals Menschen, folge Jesus. Folge nicht mir. Folge kein Pastor. Folge keiner Gemeinde. Keiner Religion. Folge Jesus. Wenn du darauf achtest, wer und was du bist in ihm, wirst du so handeln wie er. So, ich schließe mit dem Gedanken, mit dem ich aufgewacht bin. If we would only focus on who and what we are, we would act according to who we are. Wenn wir uns darauf fokussieren, wer und was wir sind, werden wir auch danach handeln. This would be the end of all Phariseeism. Dies wäre das Ende von allem Pharisäertum. Natural, authentic Christian life. Und wir würden ein natürliches, authentisches Christleben führen. Und wie Johannes sagt, und falls wir sündigen, nicht wenn wir sündigen, falls wir sündigen, Jesus Christ. Haben wir einen fantastischen und wunderbaren Jesus Christus, who gives us every sin, der uns jede Sünde vergibt, and cleanses us from every single unrighteousness, der uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. See, we don't become unrighteous if wir werden nicht ungerecht, wenn wir sündigen. Wir haben Ungerechtigkeit, von der wir gereinigt sind. Wer wir sind, ändert sich nicht. Denn wer wir sind, ist nur durch Jesus Christus. Danke, Freunde. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle, die heute zugeschaut haben, anfangen, ihren Fokus darauf zu legen, wer sie wirklich sind. Und dass sie alles, was sie für Gott und für ihre Brüder und Schwestern und für die Menschen um sie herum tun, because of who they truly are. Aus dem heraus tun, wer sie wirklich sind. Thank you, generous people, for supporting us. Danke, ihr großzügigen Leute, die ihr uns mit Badges unterstützt. We will see you next week, Monday to Thursday. Wir sehen euch nächste Woche von Montag bis Donnerstag. And then 3 weeks no lives because I have to travel out of this country. Und dann gibt es 3 Wochen lang keine Lives, weil wir reisen. Vamos passar 3 semanas sem lives. So to the next mirror that you find. Geh zum nächsten Spiegel, den du findest. Geh zum nächsten Spiegel, den du findest. Und wenn du keinen Spiegel hast, benutze dein Handy und schau in die Handykamera. Schau dir selbst in die Augen und sag, ich bin perfekt in Christus. Ich bin gerecht in Jesus. Ich bin angenommen, geliebt und gesegnet in Christus Jesus. Ich bin mehr als ein Überwinder in Jesus. Ich bin der Sünde gestorben und lebendig der Gerechtigkeit in Jesus. Schau in deine eigenen Augen und sage dir immer wieder, wer du in ihm bist, nicht in dir selbst. Überzeuge dein Herz immer weiter davon, wer du bist. Und gib dem Druck von all den religiösen Leuten nicht nach, die dir sagen, tu, tu, tu. Gib nicht nach, der Druck wird dich zerstören. Er wird dich ausbrennen. Spend this time in the zone of your heart with your beloved Jesus and keep thanking him. Verbring Zeit in deiner Herzenszone mit deinem geliebten Jesus und danke ihm dafür, wer du bist. Wir lieben euch. Danke, liebe Freunde, die ihr zuschaut. Das berührt uns immer sehr. So wunderbar, meine liebe Schwägerin Ute zu sehen, die ich sehr liebe. Bleib nah bei Jesus. Überzeuge dein Herz immer davon, wer du bist. Und dann geh und handle natürlich. Lass uns dieser Welt zeigen, wie gut Gott ist. Danke, Freunde. Wir sehen uns am Montag.